Da gingen Eljasib, der Hohepriester, und seine Brüder, die Priester, daran und bauten das Schafttor, das weiten sie und setzten seine Türen ein. Und weiter bis zum Tor Mehamia, den weiten sie. Und weiter bis zum Tor Mehananil. Daneben bauten die Leute von Jericho. Daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Leute von Sanaa, sie versahen es mit Balken und setzten seine Türen, Riegel und Querbalken ein. Daneben besserte aus Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes Hakos. Daneben besserte aus Mesolam, der Sohn Berechias, des Sohnes Mesesabeels. Daneben besserte aus Zadok, der Sohn Banas. Daneben besserten aus diese Käuter, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Und das Tor der Altstadt besserten aus Jojada, der Sohn Paseas, und Mesolam, der Sohn Besotias, sie versahen es mit Balken und setzten seine Türen, Riegel und Querbalken ein. Daneben besserte aus Melatia, der Gibeoniter, und Jaden, der Meronotiter, und die Männer von Gibeon und Mizpah vom Amtsstuhle des Statthalters des Gebiets jenseits des Stromes. Daneben besserte aus Uziel, der Sohn Hahayas, und unter ihm die Goldschmiede. Daneben besserte aus Hanania von der Zunft der Salbenhändler, und sie pflasterten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Daneben besserte aus Refaja, der Sohn Hurs, der Oberste der Hälfte des Bezirks von Jerusalem. Daneben besserte aus Jedaja, der Sohn Harumafs, und zwar seinem Hause gegenüber. Daneben besserte aus Hattus, der Sohn Hasabneias. Eine zweite Strecke besserte aus Malchia, der Sohn Harims, und Hasub, der Sohn Pahat-Moabs, samt dem Ofenturm. Daneben besserte aus Salum, der Sohn Haloes, der Oberste der anderen Hälfte des Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserte aus Hanun und die Bewohner von Sanoa, die bauten es auf und setzten seine Türen, Riegel und Querbalken ein, und weiter 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor besserte aus Malchia, der Sohn Reschabs, der Oberste des Bezirks von Beth-Jerem, der baute es auf und setzte seine Türen, Riegel und Querbalken ein. Das Quelltor besserte aus Salun, der Sohn Kolhoses, der Oberste des halben Bezirks von Mizpah, der baute es auf, überdachte es und setzte seine Türen, Riegel und Querbalken ein, und weiter die Mauer am Teiche der Wasserleitung zum Königsgarten und bis an die Stufen, die von der Davidstadt herabführen. Danach besserte aus Nehemia, der Sohn Asbuks, der Oberste der Hälfte des Bezirks von Beth-Zur, bis gegenüber den Davidsgräbern und bis an den künstlich angelegten Teich und bis zum Hause der Giborin. Danach besserten aus die Leviten, als ihr Leiter Reum, der Sohn Banis. Daneben besserte aus Hasabja, der Oberste der Hälfte des Bezirks von Kegila, für seinen Bezirk. Danach besserten aus ihre Brüder, als ihr Leiter Benui, der Sohn Hinadats, der Oberste der anderen Hälfte des Bezirks von Kegila. Daneben besserte Eser, der Sohn Jesuas, der Oberste der Hälfte von Mizpah, eine zweite Strecke aus, gegenüber dem Aufstiege des Rüsthauses zum Winkel. Danach den Berg aufwärts, besserte Baruch, der Sohn Sabais, eine zweite Strecke aus, vom Winkel bis an die Tür des Hauses des Hohenpriesters Eljasib. Danach besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes Hakos, eine zweite Strecke aus, von der Tür des Hauses Eljasibs bis zum Ende des Hauses Eljasibs. Danach besserten aus die Priester, die Männer des Landbezirks. Danach besserten aus Benjamin und Hasub, gegenüber ihrem Hause. Danach besserte aus Asaja, der Sohn Maseias, des Sohnes Ananias, neben seinem Hause. Danach besserte Binui, der Sohn Hinadats, eine zweite Strecke aus, vom Hause Asajas bis zum Winkel und bis zur Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte aus gegenüber dem Winkel und dem oberen Turme, der aus dem königlichen Palast hervorspringt und zum Gefängnishofe gehört. Danach besserte aus Pedaja, der Sohn Pareus. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Offel bis gegenüber dem Wassertore nach Osten zu und gegenüber dem hervorspringenden Turme. Danach besserten diese Käuter eine zweite Strecke aus, gegenüber dem hervorspringenden großen Turm und bis an die Offelmauer. Oberhalb des Rostors besserten die Priester aus, ein jeder gegenüber seinem Hause. Danach besserte aus Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. Danach besserte aus Semaja, der Sohn Sechanjas, der Hüter des Osttors. Danach besserten Hanania, der Sohn Selemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, eine zweite Strecke aus. Danach besserte aus Mesolam, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Zelle. Danach besserte aus Malchia, der zur Zunft der Goldschmiede gehörte, bis zum Hause der Tempeldiener und weiter die Krämer gegenüber dem Mifkator und bis zum Exöller. Und zwischen dem Exöller und dem Schaftore besserten aus die Goldschmiede und die Krämer. Sobald aber Sanballat hörte, dass wir an der Mauer bauten, ward er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und sprach in Gegenwart seiner Brüder und der Heeresmacht Samariens und sagte, was haben die schwächlichen Juden vor? Werden sie es so heute noch zustande bringen? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen heraus lebendig machen, obgleich sie verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen, wenn ein Fuchs hinaufsteigt, so wird er ihre Steinmauer wieder auseinanderreißen. Höre, unser Gott, wie wir verachtet worden sind. Lass ihren Hohn auf ihr Haupt zurückfallen und gib sie in einem fremden Land als Gefangene der Plünderung preis. Decke ihre Verschuldung nicht zu, und ihre Sünde werde nimmermehr ausgelöscht vor deinem Angesicht, denn sie haben angesichts der Bauenden Ärgernis erregt. Wir aber bauten an der Mauer, und die ganze Mauer ward geschlossen bis zur Hälfte ihrer Höhe, und das Volk war voll Eifer für die Arbeit.